Es tut mir leid, ich habe etwas falsch gemacht. Hoffe, du kannst mir verzeihen, auch wenn es nicht leicht war. Du hast angerufen, hast dann einen Verschluss gemacht. Und warum? Weil ich daran schuld war. Es tut mir doch leid, wenn ich könnte, würde ich die Zeit mit uns zurückdrehen. Damals, wo ich zu dir sagte, willst du mit mir gehen? Dann noch unser allererster Kuss, denkst du, ich wollte dich gehen lassen? Nein, doch heute ist Schluss. Heute ist es aus, warum hab ich was falsch gemacht? Frag man nicht, balle meine Faust, ich weiß nicht mehr weiter. Ich schlag meinen Kopf gegen die Wand und jetzt wird mir klar, dass ich ohne deine Nähe nicht mehr kann. Ich will, dass du zurückkommst, einfach nur bei mir bist, dass du meine Hand hältst und mich dann küsst. Und mich dann küsst, und mich dann küsst. Ja, es tut mir leid, babe, wenn ich dich verletzt habe. Und dass du nicht mehr bei mir bist, finde ich echt schade. Komm zu mir zurück, Schatz, ich bete dafür. Ich wollte nie, dass es so kommt und ich wollte dich nicht verlieren. Ja, es tut mir leid, babe, wenn ich dich verletzt habe. Und dass du nicht mehr bei mir bist, finde ich echt schade. Komm zu mir zurück, Schatz, ich bete dafür. Ich wollte nie, dass es so kommt und ich wollte dich nicht verlieren. Babe, ich frage dich, willst du wirklich aus meinem Leben gehen? Ich wünsche nur, ich könnte dich verstehen. Wieso willst du mich nie wiedersehen? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist, Schatz? Kannst du mir verraten, was mein Fehler war? Was habe ich nur falsch gemacht? Was habe ich getan? Warum du mich jetzt verlässt, Babe? Warum du mich verletzt? Ich höre einfach nichts von dir und jede Nacht im Schlaf fange ich an zu weinen und flüstern. Ich möchte nur eine Antwort, haust du endgültig ab oder wirst du bei mir sein? Was immer ich getan hab, tut mir leid und ich frage dich, Babe, kannst du mir verzeihen? Bitte denk doch an die Zeit, diese Zeiten, wo wir beide noch zusammen waren. Zeiten, wo wir beide Arm in Arm lagen, beide in die Sterne sahen, wo beide sich einen Kuss gaben. Zeiten, wo wir beide uns geliebt haben. Ja, es tut mir leid, Babe, wenn ich dich verletzt habe. Und dass du nicht mehr bei mir bist, find ich echt schade. Komm zu mir zurück, Schatz, ich bete dafür. Ich wollte nie, dass es so kommt und ich wollte dich nicht verlieren. Ja, es tut mir leid, Babe, wenn ich dich verletzt habe. Und dass du nicht mehr bei mir bist, find ich echt schade. Komm zu mir zurück, Schatz, ich bete dafür. Ich wollte nie, dass es so kommt und ich wollte dich nicht verlieren. Yeah.